Wer in Kiel schon mal auf einer Demo war, der hat sie schon gesehen. Die älteren Damen mit Strickmützen und den Schildern, auf denen in schwarzen Großbuchstaben steht, was sie auszeichnet. Die Omas gegen rechts. Aber was genau machen die Omas eigentlich? Woher kommt die Bewegung und was können wir von den Omas lernen, um den Rechtsruck in Deutschland zu verhindern? Starten wir mit dem Ursprung der Bewegung und gehen dafür zurück ins Jahr 2017. In Wien kommt es unter der Regierung Kurz zu einer Koalition der Österreichischen Volkspartei mit der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei Österreichs. Als Reaktion darauf gründet die Theologin und Psychotherapeutin Monika Salzer die Initiative Omas gegen Rechts. Eine parteiunabhängige, autonom organisierte Bewegung ohne Hierarchien. Eine Bewegung von Omas. Und den Namen wählte sie mit Bedacht. Ältere Frauen werden nicht gehört. Ältere Frauen sind kein politischer Aspekt. Und es war ihr einfach wichtig, so gerade dieser Gruppe, die man halt immer Kekse backend und strickend in der Küche oder auf dem Sofa wähnt, dieser Gruppe eine politische Stimme zu geben. Und die ist ja auch wichtig. Das war Marion. Sie und Hanne werden Teil der Omas gegen Rechts in Kiel, nachdem die Bewegung im Frühjahr 2018 auch nach Deutschland überschwappt. Da wir gerade über den Namen sprechen, stellt sich die Frage, sind Opas auch willkommen? Ja, wobei es eine Initiative von Frauen war. Also ich persönlich finde es ja auch gut, aber natürlich dürfen Männer mitarbeiten, uns unterstützen. Mittlerweile sind in Deutschland Omas in mehr als 70 Städten verbreitet. Marion und Hanne sind beide froh, Teil der Omas zu sein. Beide sind schon einen großen Teil ihres Lebens politisch aktiv gewesen. Angefangen im SDS war ich anschließend in der damaligen maoistischen Gruppe, nennen wir das Kind beim Namen, von der ich mich dann getrennt hatte, war nichtsdestotrotz in verschiedenen Bewegungen immer unterwegs, hatte auch eine politische Arbeit. Ich war 23 Jahre lang hauptamtliche kommunale Gleichstellungsbeauftragte, was im Kern ja auch eine politische Aufgabe ist. Und diese Arbeit gegen Rechtsextremismus zu agieren, hat mich ein Stück weit mein ganzes Leben begleitet, weil ich erinnere mich, dass ich zumindest Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gegen damalige rechtsextreme Organisationen auch auf der Straße war und dagegen demonstriert habe. Ich war im Laufe meines Lebens irgendwann mal in der SPD, bin wegen Gerhard Schröder wieder ausgetreten. Ich war in der Frauenbewegung aktiv, habe auch in einer anderen autonomen Fraueninitiative, der Demokratischen Fraueninitiative, mitgearbeitet in den 70er und 80er Jahren. Und als ich dann 2018 die Omas gegen Rechts in Deutschland gegründet haben, war ich eigentlich sehr, sehr froh, da eine politische Heimat zu finden. Aber nicht alle Omas haben eine politische Vorgeschichte. Das Spektrum der Menschen, die bei uns mitarbeiten, ist ziemlich groß. Es gibt ja auch sehr viele Gründe, gegen Recht zu sein. Also dazu muss man ja nicht irgendwie politisch links sein. Da reicht ja schon ein bisschen menschlicher Anstand. Und das ist für viele auch ein Auslöser. Wir haben also auch Frauen mit einem christlichen Hintergrund, die bei uns mitarbeiten. Wir haben dann auch oft erlebt im Laufe unseres Auftretens, dass zu uns Frauen kamen, die noch nie zuvor auf einer Demo waren, die aber sich da angesprochen fühlten. Kommen wir jetzt dazu, was die Omas gegen Rechts eigentlich machen. Die Arbeit der Omas beschränkt sich natürlich nicht nur darauf, auf Demos zu gehen. Wir versuchen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was rechtsextreme Positionen sind, wo rechte Politik gemacht wird, und versuchen das mit Mitteln, also wie zum Beispiel Homepage, Facebook-Auftritt, Flyer zu Wahlen und natürlich der Support befreundeter Organisationen bei Demonstrationen. Wir versuchen das zum Ausdruck zu bringen und ins Bewusstsein. Manchmal wird man auch im persönlichen Umfeld mit rechtsextremen Gedanken gut konfrontiert. Da fällt es besonders schwer, einen Umgang miteinander zu finden. Was würden Hanne und Marion zum Beispiel machen, wenn ihre Enkelkinder AfD wählen würden? Enterben. Enterben ist eine gute Antwort, sofern es was zu erben gibt. Ich sag mal, ich glaube, wenn es in der Familie passieren würde, würden wir wahrscheinlich versuchen, mit Argumenten dagegen zu arbeiten. Das Enterben stünde dann am Ende. In Europa gibt es wieder mehr Staaten mit rechtsextremen Regierungen. Der Antisemitismus keimt durch die Konflikte im Gazastreifen wieder auf, Parteien der politischen Mitte übernehmen rechtsextremistische Narrative und die AfD gewinnt an Wählerstimmen. So ist die Lage aktuell und das befeuert auch die Arbeit der Omas. Weil gerade unsere Generation ja ganz viel erkämpft hat an Gleichberechtigung, an Möglichkeiten für Schwule und Lesben, an überhaupt gesellschaftlichen Veränderungen. Und das ist für viele von uns in unserem Alter, so 60 bis 80, total schlimm, dass es jetzt eine Partei gibt, die all diese Fortschritte zurückdrehen will. Im Januar diesen Jahres wurden Informationen über eine Konferenz von Rechtsextremen in Potsdam bekannt. Dort soll es Gespräche über die groß angelegte Abschiebung von AsylbewerberInnen und AusländerInnen mit Bleiberecht gegeben haben. Das Bekanntwerden dieser Konferenz führte deutschlandweit zu Demonstrationen gegen rechts. Hanne steht diesen Entwicklungen zwiegespalten gegenüber. Das macht erstmal Freude, das zu erleben. Ich habe es auch im Freundeskreis erlebt, dass Personen mit mir zu Demonstrationen gegangen sind, die mit mir noch nie zu einer Demonstration gegangen sind. Ich neige allerdings nicht dazu, endlos optimistisch zu sein, denn solche großen spontanen Bewegungen, die aktuell aus so begrenzten Dingen entstehen. Also diese Konferenz dort war ja in Wirklichkeit gar nicht so erstaunlich, also weil diese Positionen vertreten die schon seit Jahren und es gab schon die ganzen letzten Jahre immer wieder irgendwelche rechtsextremistischen Terrorgruppen, die Menschen umgebracht haben und da hat es niemand gestört. Es war jetzt ein Aufschrei und ich glaube, es wird schwierig sein, das tatsächlich in Wahlverhalten umzusetzen, dass Leute überhaupt wählen gehen und dass sie dann auch demokratische Parteien wählen. Ich glaube, das wird die eigentliche Herausforderung, kommt sozusagen immer erst hinterher. Kommen wir jetzt zu der Frage, was kann man eigentlich konkret tun, um den Rechtsruck zu verhindern? Es gibt ja verschiedene Ebenen. Erstmal gibt es die persönliche Ebene. Das fängt damit an, dass man dazwischen geht, wenn Onkel Erwin am Kaffeetisch über Ausländer lästert und sagt, Onkel Erwin, überleg dir, was du sagst. Es geht auch damit weiter, dass man auch in seiner Umgebung gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nicht duldet. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass Jüdinnen und Juden hierzulande wieder fürchten müssen, diskriminiert zu werden, dann wird mir total schlecht. Und wenn ich mir bestimmte Vorgänge zum Beispiel an der FU in Berlin anschaue, dann weiß ich nicht, was mit den jungen Leuten los ist, warum die wieder anfangen, eine Gruppe anzugreifen, die mit den Vorgängen im Nahen Osten überhaupt nichts zu tun hat. Und solche Dinge sind für mich einfach wichtig, dass man gegen diese gruppenbezogenen menschlichen Feindlichkeiten angeht, dass man gegen Vorurteile angeht und dass man sich engagiert. Man kann sich überall engagieren, in Betrieben als Betriebsrat, man kann in der Gewerkschaft sein, man muss nicht in der Partei, es gibt genug Initiativen, in denen man mitarbeiten kann, von Fridays for Future, Omas gegen Rechts, Amnesty, alle möglichen Sachen, wo man einfach als Demokratin oder Demokrat auch eingreifen kann. Sich überall dort zu engagieren, ist, glaube ich, tatsächlich die beste Möglichkeit und wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit, weil im Grunde geht es ja immer darum, solche Positionen wie die der Rechtsradikalen ja gesellschaftlich zu ächten und ein Stück weit zu isolieren. Persönlich würde ich dann auch immer deren Plakate abreißen oder was drüber kleben oder wie auch immer. Es ist auch wichtig, im Gespräch zu bleiben. Es kommt darauf an, sich das Parteiprogramm genau anzuschauen und offenzulegen, was rechtsextreme Parteien fordern und was zur Realität werden könnte, sollten sie eine Mehrheit erringen. Mir fällt gerade ein, zum Beispiel die AfD sagt, wir wollen nicht den Zuzug ausländischer Fachkräfte, sondern wir wollen ermuntern, dass wir eigene Fachkräfte haben. Und wie will die AfD das erreichen, indem sie zunächst einmal die Abtreibung erschwert bis unmöglich macht, also den Frauen ihr Entscheidungsrecht wegnimmt? Und man muss immer klarlegen, dass was im AfD-Programm steht, was das realpolitisch für Folgen hat. Zum Beispiel, wenn die AfD aus der EU will, dann muss man sagen, was das für uns für Folgen hat, wenn wir die Europäische Union verlassen. Aber was am wichtigsten ist? Leute, geht zur Wahl. Und wenn ihr die Ampelpartei nicht mögt und die Partei mit dem C auch nicht, dann wählt die Linke oder die Tierschutzpartei oder die Satirepartei oder die Partei gegen die Schwerkraft. Es gibt alle möglichen Sachen, die man ankreuzen kann, um den Stimmenanteil der AfD gering zu halten.